von Riyad al-Salihin und wir bei mir 623, bei euch gibt es Barakallahu fikum, denke ich, 5 Hadithe Unterschied. Und wir machen weiter, inshallah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم العز سبحانه وتعالى يقول العز إزاري والكبرياء ردائي بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أولا هذا الحديث حديث قدسي حديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول قال الله تعالى وهذا الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله لفظا ومعنى من عند الله على خلاف الأشاعرة الذين يقولون أن الحديث القدسي لفظا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى وليس أن بعض أهل العلم من أهل السنة وقع في هذا وقاله ولكن الصحيح أخوة أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى نستطيع أن نقول أنه لفظا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينسبه إلى الله يقول قال تعالى فقال تعالى أي هو قول الله سبحانه وتعالى ولكن ما الفرق بين الحديث القدسي أو القدسي والقرآن إذن الفرق أن القرآن يتعبد به يتلى به في الصلاة ولا يروى بالمعنى وبكل حرف يقرأ القرآن 10 حسنة أما الحديث القدسي ليس كذلك فلا يتعبد به من ناحية الصلاة لما نقول ما يتعبد به أي ما يصلى به وليس في كل حرف منه 10 حسنة مثل القرآن وليس معجزا مثل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى وليس من القرآن فهذا الفرق أما قول الله سبحانه وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث أو الآيات أن تمرر كما هي أمروها كما هي ولا يتأول معناها ولا يصرف معناها إلى غيره فلو كان لله إزار ورداء فالعز إزاره والكبرياء رداؤه وتمرر هذه الألفاظ كما هي ولكن ما معنى ذلك معنى أن الكبرياء والعزة لله سبحانه وتعالى فمن نازع الله في العزة والكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى على هذا أي طيب أي عز هنا الله سبحانه يقول العزة لله ولرسوله والمؤمنين فالعزة بمعنى هنا الكبرياء بمعنى العز الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فهذا لله أما أن يكون المسلم عزيز على الكافرين وذليل على المؤمنين فهذا في قول الله سبحانه وتعالى أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فإذا يا أخوة من تكبر ونظر إلى الخلق نظرة الدنيا فهذا يقسمه الله سبحانه وتعالى ويعذبه الله سبحانه وتعالى والكبر بطر الحق وغمط الناس، الإنسان لا يقبل الحق والعياذ بالله يظلم الآخرين. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. حديث نمرة 623، und zwar أبو هريرة رضوان الله عليه sagt: der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah, der Allmächtige und Erhabene, sagt: die Ehre oder die Macht ist mein Lendentuch, lieber, dass man sagt Untertuch, und die Oberheit ist mein Obertuch. Wer sie mir streitig macht, den strafe ich. Das ist bei Muslim. Natürlich, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, man sollte lieber die Ehre sagen. Die allhöchste Ehre gehört Allah. Und die Macht und Stolz gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Überlieferung ist Hadith Qudsi, barakallahu fikum. Diese Hadith, die sind Wort. Wir haben, pass auf, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, die Offenbarung, sind drei Themen. Koran, und dann Hadith Qudusi oder Qudsi und Hadith Nabawi. Das sagt man auch Sunna. Barakallahu fikum, sagt man nachher. Bezüglich Wort und Sinn. Al-Quran, Wort und Sinn sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith al-Qudsi auch, Wort und Sinn sind von Allah. Und hier muss man aufpassen, weil manche Gelehrten sagen, nein, Wort ist von Propheten und Sinn ist von Allah. Al-Hadith al-Nabawi, Wort ist von Propheten und Sinn ist von Allah. Aber alle Hadithe, nein. Weil wir zwei Arten von Hadithen haben. Wir haben Tawqifi und Tawfiqi. Also wir haben Hadithe, die sind Offenbarung. Und das sind diese, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Und das sind Wort vom Propheten oder Handlung des Propheten, die Entscheidung des Propheten, aber Sinn ist vor Allah. Aber Tawfiqi, das ist Ijtihad, das bedeutet Bemühen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Sache, und das ist vom Propheten Wort sinnmäßig. Und dann kommt Jibril alaihi salam und er bestätigt oder der hebt das auf. Und da versteht man diese Sache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Male gesagt hat, macht so, dann hat er gesagt, nein, wir machen das anders. Weil das normalerweise mit der Religion existiert, nichts zu tun hat. Wie zum Beispiel Usara Badr, die Gefangene von Badr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ja, jeder bringt 10 Leuten bei und der ist frei. Aber der Koran kam anders. Jibril alaihi salam kam anders. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte zum Beispiel in Dirat, Moschee, beten, aber dann kam Jibril alaihi salam und er hat gesagt, nein. Deshalb, aber wir reden jetzt über dieses Thema. Und zwar, da sagt man, was ist der Unterschied dann zwischen Hadith Qudsi und zwischen Koran? Beide sind Wort und Wortlaut und Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, der Unterschied ist, Al-Quran, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, man betet damit. Du benutzt das im Gebet. Hadith Qudsi, nein. Du kannst nicht Hadith Qudsi im Gebet lesen. Das ist wie Koran. Zweitens, Al-Quran ist Mu'jiz. Mu'jiz bedeutet, barakallahu fikum, das bedeutet, das ist Wunder, mit Wunder. Aber al-Hadith al-Qudsi nicht unbedingt. Drittens, al-Hadith al-Qudsi, du kannst es sinnmäßig wiedergeben. Aber Koran darfst du nicht sinnmäßig wiedergeben. Darfst du sagen, Allah sagt, und dann holst du das von deinem Kopf. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden, aber wir haben zu tun mit so einer Belieferung. Und dann haben wir noch, barakallahu fikum, mit etwas zu tun. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Izzu Izari. Izar, normalerweise. Izar ist Untertuch. Und Rida ist Obertuch. Früher, da hat man zwei Tücher angehabt. Eine obere, wie heute Hajj, die Menschen. Obere und untere. Allah sagt, Al-Izzu Izari. Das wird überlegen. Manche überlegen, als ob Allah subhanahu wa ta'ala ein Izar hätte. Oder nein, das geht nicht darum. Das geht hier darum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns etwas, wir sagen das genauso. Das bedeutet, Untertuch von Allah ist Al-Izz. Obertuch ist Al-Kibriya. Fertig, Punkt. Wie? Allahu A'lam. Das wissen wir nicht. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Sinn, was wir haben, ist, aufpassen, wer denkt, dass er Macht und, oder Allmacht, könnte man sagen auch, und Stolz hat, das wird arrogant, muss wissen, der wird bestraft. Weil Stolz und Macht Allah subhanahu wa ta'ala gehören und nicht den Menschen. Und das ist der Sinn, weil wir reden auch über diesem Kapitel, barakallahu fikum, sagt Allah, über Kapitel Tahrimu al-Kibri wal-I'jab, Verbot von Überheblichkeit und von Selbstlob. Das ist hier, barakallahu fikum. Was ist arrogant? Überheblicher Mensch ist derjenige, der die Wahrheit nicht annimmt und der erniedrigt die anderen, der sieht sich über den Leuten. Und das ist verboten in unserer Religion. Nächstes Hadith, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, sieht man das deutlicher. Und zwar, وعن أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه أو رأسه عفوا مرجل رأسه ما فعل رأسه إيه مرجل رأسه أو مرجل رأسه يختال في مشيته أو مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم. مرجل رأسه أي ممشطه يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل في الأرض. نسأل الله العافية والسلام. يا أخو الإنسان إذا كان متكبرا فصفات التكبر أولا انتبه بطر الحق يعني عدم قبول الحق. هذه أول صفة. الصفة الثانية للمتكبر ظلم الناس والتعالي عليهم والتعدي على حقوقهم. الثالثة إعجابه بنفسه. قال إنما أوتيته على علم من أنا مني عندي كل شيء عندي. فإعجابه بنفسه. المسألة الرابعة في المتكبر لا يقبل تبه لا يقبل مدحا في غيره. هذه مثلا مصيبة إذا مدح إنسان أمامه ما يقبل يريد فقط المدح له. اليوم في زماننا يعني يريد أن يكون طبعا هذا يعني أهل الفن يقولها لكن مو إشكال يريد أن يكون دائما تحت الأضواء. أيوة لازم دائما هو شوف ما حدا قدي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فذاك هذا هو المتكبر. فماذا يظهر ذلك في هيئته. انتبه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. هذا قال له يا رسول الله أرأيت إن كان ثوبي حسنا ونعلي حسنا؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط النفس. فليس أن الإنسان يتجمل ولكن هذا إعجابا في نفسه وهيئته يتجمل مثل قارون الذي خرج على الناس بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. فإنسان الحديث بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يعني من إعجابه بنفسه لابس حلة كان قبل يسمى جبارا له شارة يعني الناس لما تراه مرجلا رأسه يعني معتني بمظهره استكبارا وإعجابا بنفسه يختال في مشيته. الاختيال في المشي شوفوا يا أخو حتى في زماننا في طريقة معينة للنظر وطريقة لما واحد دائما يعمل لك هكذا ويمر أمامك هكذا وينظر هكذا ويمشي أي إنسان يشعر فيه في طريقة معينة في زمان كان يختال في المشي في طريقة معينة من المشي هي مشية المتكبر. إذ خسف الله به الله سبحانه وتعالى بينما هو كذلك يخسف به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله أي ينزل فيها وينغمس فيها إلى يوم القيامة. فنسأل الله العافية والسلامة أن يبقى معذبا إلى يوم القيامة في الأرض. وهذا فيه طبعا أنه يعذب في الدنيا. طيب متى يعذب في الدنيا؟ لابد أن يكون في القبر. ولذلك بارك الله فيكم هذا الحديث فيه مرة أخرى تحريم الكبر والإعجاب بالنفس. وأما الحديث الذي بعده وحديث سلمة ابن الأكوع رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم أن يتعالى ويتكبر حتى يصيب. ولكن هذا الحديث ضعيف وهو عند الترمذي قال حديث حسن ولكنه ضعيف والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عليه اتصلت أخذت بخفيت صلى الله عليه وسلم زاكت während jemand in einem gefütterten Umhang und mit Schulter langem dichten und gekämmten Haar selbstgefällig einherging ließ Allah ihn plötzlich im Boden versinken indem er bis zum Tage Da Auferstehung hinabgleiten wird. Das Hadith, Barakallahu fikum, ist bei Al-Bukhari und Muslim. Pass auf. Das sind einige Eigenschaften. Das sind einige Eigenschaften von der Person, die überheblich ist. Die Person, die überheblich ist, der hat einige Eigenschaften. Der Prophet hat gesagt, derjenige, der Stäubchen Überheblichkeit im Herzen trägt, wird nicht ins Paradies kommen. Da hat man gesagt, o Gesandter Allahs, wenn jemand schöne Bekleidung und schöne Schuhe anhat, ist das Überheblichkeit? Er sagte nein. Überheblichkeit ist, dass man die Wahrheit leugnet, nicht annimmt und dass man den Leuten Unrecht tut. Und das sind die ersten zwei Eigenschaften von einem Überheblichen. Erstens, der akzeptiert nicht die Wahrheit. Du bringst ihm 1000 Beweise. Bringst ihn, der will nicht. Zweitens, der behandelt die Leute schlecht und er sieht sich über den Leuten und der erniedrigt die Leute, der tut mit ihnen Unrecht, der fühlt sich oben und die anderen sind unten. Drittens, diese Person ist selbstgefällig, das gefällt ihm sich selbst, von sich selbst begeistert. Ja. Und er denkt, der ist etwas Besonderes. Viertens, der akzeptiert kein Lob für die anderen in seinem Beisein. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Leute sitzen und sagen, ja, es gibt einen Bruder, dieser Bruder, mashallah, ist gut, das sticht in seinem Herzen. Der will immer im Zentrum sein. Und die Rede muss immer von ihm sein. Das ist der fünfte. Fünftens, der will. Dann barakallahu fikum. Sechstens, man sieht das anhand seiner Sprache und anhand seiner Eigenschaften und anhand, wie er sich anzieht. Unter anderem kommen wir zu diesem Hadith. Und zwar, der Prophet Sallam sagte, gekämmte Haare, der ist selbstgefällig, mit Bekleidung, die sozusagen zeigen, dass er groß ist und stark ist. In jeder Zeit, an jedem Ort gibt es bestimmte Eigenschaften von Leuten, da weiß man ja, das ist Arroganz und das ist Überheblichkeit. Und das ist sowas, Barakallahu fikum, sagt, dass wir diese Person, der hat sich schön gemacht, der sieht schön aus, der hat sich so angezogen und wenn er läuft, der läuft in einer Art und Weise, man sieht, dass er arrogant ist. Jetzt in unserer Zeit, überleg dir jetzt, du kommst zu einer Person und der guckt dich so an oder der macht dir, was denkst du, Safadil? Oder du merkst das, das wird in unserer Zeit auch bestimmte Art von Klamotten zum Beispiel und sowas, wenn man Gaddafi zum Beispiel gesehen hat. Ja. Angenommen, wie er sich immer angezogen hat und diese so und so. Oder diese Generäle und das und diese Generäle und solche Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, während die Person so ist, der ist arrogant und selbstgefällig und alles, dann bekommt er die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Frage ist hier, der wird in die Erde einsinken und der bleibt so bis zum letzten Tag. Ja, wann? Die Frage ist, wann? Und übrigens, das ist eine klare, sage ich jetzt, Andeutung. Ich werde nicht sagen, klaren Beweis, aber Andeutung bezüglich Adab al-Qabr. Weil wo wird er bestraft, außer im Grab? Am letzten Tag geht nicht. Warum? Weil der Prophet sagt, bis zum letzten Tag, bis Tag der Auferstehung. Und im Leben, der lebt mit den Leuten, der sinkt nicht in der Erde. Und wir können das ableiten auch, barakallahu fikum, von der Geschichte von Qarun. Qarun kam zu den Leuten raus, die Leute haben das angeschaut, wer sich angezogen hat. Da haben gesagt, schau mal, der hat aber einen Anteil von diesem Leben. Da haben gesagt, hätten wir das gehabt, was er hat. Da sind wir froh. Die Leute des Wissens und die Allah fürchten, die haben gesagt, وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا. Das wird weh. Der Lohn Allah subhanahu wa ta'ala ist besser für denjenigen, der den richtigen Iman verinnerlicht hat und der Gutes getan hat. Schaut mal, die Leute haben gesagt, hätten wir wie Qarun. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala mit Qarun die Erde sinken lassen. Dann haben sie gesagt, Alhamdulillah, das passierte uns nicht, was Qarun passierte. Aber davor wollten sie alle wie Qarun werden. Und das sind die Menschen, die kein Wissen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann barakallahu fikum, die letzte Überlieferung in diesem Kapitel ist von Salama ibn al-Akwa' Radwanullahi alayhi. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, man fährt so lange fort, sich in Überheblichkeit zu ergehen, bis man unter die Gewalttätigen niedergeschrieben wird und einem dann dasselbe an Strafe zuteil wird wie jenen. Das ist bei At-Tirmidhi und er sagte Hassan, aber Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Diese Überlieferung ist schwach, weil Umar ibn Rashid al-Yamami in dieser Überlieferung ist. Umar ibn Rashid al-Yamami und der ist da'if. Und deshalb diese Überlieferung von Salama ibn al-Akwa' Barakallahu fikum ist auch schwach und somit haben wir Kapitel zu Ende Barakallahu fikum und wir lernen daraus zwei Themen. Ja, Chua, idhan bihada yentahi hada al-bab wa nata'allam minhu tahrimu al-kibri wa ma'na al-kibir wa tahrim i'jab al-insan binafsihi wa al-insan an yakbal al-haq lianna al-mas'ala yawm al-qiyama azimah. احتجت النار والجنة فقالت النار في الجبار والمتكبر وقالت الجنة في ماذا المساكين والضعفاء فالله سبحانه وتعالى قال أنت الجنة أنت رحمتي وللنار أنت عذابي ولكليكما علي ملؤها. فنسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين ولا يجعلنا من المتكبرين. ولكن انتبهوا، بعض الناس اليوم يرى بعض القضايا أنها تكبر وليس التكبر، فالكبر له تعريف وله ظواهر وليس كل ما يفعله الناس خلاص ما يعجبني أنت متكبر. يعني مثلا أعطيكم مثال، لو أتى رجل إليك وطرق عليك الباب وقلت له يا أخي والله ما عندي وقت ارجع، لقال هذا متكبر، مع أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين هذا أمر معروف، إذا قيل لك ارجع فارجع ما عندك مشكلة. ولكن الناس الآن لأنه ما تفهم مثل هذه القضية فتصبح كأنه يقول لك متكبر. هل هذا كبر؟ لا، ليس كبرا. مثلا إنسان يقول باطلا فتقول له اتق الله، هذا الذي تقوله باطل. أو إنسان يدعو إلى والعياذ بالله إلى منهج منحرف فتحذر منه، أو تتكلم عن خطائه فيقال هذا تكبر. هذا ليس تكبر، هذا بيان للحق، ولكن طبعا بالضوابط الشرعية الصحيحة وليس بالغلو. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Wir müssen etwas verstehen. Wir lernen aus diesem Kapitel, dass man nicht überheblich werden darf und nicht arrogant werden darf. Aber was bedeutet arrogant? Was bedeutet überheblich? Weil einige Leute, die verstehen das falsch. Weil wenn du heute zum Beispiel, ich gebe Beispiel, zum Beispiel du kommst zu einem Bruder, du klopfst bei ihm, sagst, ich möchte dich besuchen. Der Bruder sagt dir, jetzt nicht, kehre zurück. Einige Leute sagen, ja, schau mal, wie er arrogant ist. Ich will ihn besuchen, der sagt, kehre zurück. Ja, das geht doch in unserer Region. Allah sagt das im Koran sinngemäß. Wenn zu euch gesprochen wird oder gesagt wird, kehrt zurück, dann kehrt zurück. Der Prophet Sallallahu sagte, wenn jemand bei seinem Bruder dreimal klopft, dreimal, und es wird für ihn nicht aufgemacht oder Erlaubnis gegeben, dann war das ohne Erlaubnis, deshalb der soll weg. Und das ist bekannt bei Muslimen. Aber weil die Leute falsch verstehen, dann denken sie so. Erstens. Zweitens, zum Beispiel, eine Person macht falsch, macht Fehler. Sagst ihm, das ist falsch. Du darfst es nicht machen. Sag ich, ja, warum bist du so arrogant? Subhanallah. Oder einige Leute, weil sie Sünden begehen. Du begehst nicht Sünden, die denken, du bist arrogant. Oder zum Beispiel, eine Person ruft zum Schlechten, erzählt Falsches. Und sagt man, Leute, seid gewarnt. Oder passt auf vor so einer Person. Sagen wir, arrogant, überheblich. Wenn du zum Beispiel von Leuten sagst, du bist Jahil. Sag ich, ja, warum bist du arrogant? Du darfst niemandem sagen, du bist Jahil. Doch. Wenn jemand unwissend ist und er redet über Religion und der ist wirklich unwissend, da kann man sagen unwissend. Aber wer spricht das? Wer sagt das? In welcher Art und Weise? Also aufpassen, Barakallahu fikum, nicht, dass man die Sachen miteinander vermischt. Derjenige ist arrogant, der Unwissende, der sich als Wissende begibt. Das ist der Arrogante. Und nicht der Wissende, der die Leute warnt vor dem Unwissenden. Das sind zwei Themen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber diese Eigenschaften aufpassen. Willst du immer im Mittelpunkt stehen? Vertragst du keine Kritik? Vertragst du kein Lob für die anderen in deinem Beisein? Vertragst du nicht, dass eine Person eine andere Ansicht vertritt als deine? Wenn du diese Eigenschaften hast, dann sei gewarnt und aufpassen, weil die sind eigentlich Symptome für diese Krankheit, wal-iyadu billah, al-kibir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. 32 Minuten. Rekord. Wir machen auch weiter. Babu Husni Al-Khuluq. Barakallahu fikum, Kapitel 73. Gute Wesensacht oder Benehmen, Charakter. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه حسن الخلق أي باب الحث على حسن الخلق فضل حسن الخلق وحسن الخلق يكون مع الله ومع العباد أما مع الله فحسن الخلق هو الرضا بحكمه سبحانه وتعالى والرضا بقدره والاستسلام لشرعه والصبر على الأذى فيه وإقرار اللسان والقلب بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالعمل على هذا وأن ينشرح الصدر بالإيمان وبذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو حسن الخلق مع الله تقوى الله الصبر الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى وأما حسن الخلق مع الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى ألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه، لا باللسان لا باليد ولا بالجسم ولا باللسان ولا بشيء، ما يؤذي الناس. وبذل الندى أي يبذل العطاء من مال وعلم وجاه. وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه طلق، لا عبوش ولا متكبر. فالذي يكون خلقه هذا أكيد سيصبر على أذى الناس وسيعامل الناس معاملة طيبة، والله سبحانه وتعالى سيعلي قدره في هذه الدنيا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل غوتة ويسنس أخت الله سبحانه وتعالى دعها بنزاك وانتو بس والي فون غروس آتيغا ويسنس أخت und الله sagt auch سورة القلم الله sagt auch sinngemäß übersetzt die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Anas radhiyallahu alayhi erzählte, der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam war bezüglich seiner Wesensacht der beste aller Menschen. Der beste aller Menschen, von besten, edlen Benehmen und Charakter war er sallallahu alaihi wa sallam. Das bedeutet hier Motivation, Motivation zum guten Benehmen, zum guten Charakter, zum guten Verhalten. Das heißt, Vorzug, Vorzug, dass man gutes Benehmen hat und gute Wesensart hat, guten Charakter hat. Und der Autor hat immer Ayat genommen am Anfang und dann Hadithe. Und zwar, wenn wir von Wesensart, gute Wesensart sprechen, was bedeutet das eigentlich? Um was geht es hier? Barakallahu fikum. Gutes Benehmen, gute Wesensacht, auch das gleiche, gutes Benehmen, gute Wesensacht. Barakallahu fikum, wir haben das erstmal mit Allah subhanahu wa ta'ala und dann mit den Geschöpfe. Du hast es mit Allah. Du musst gutes Benehmen, Verhalten, Wesensart mit deinem Schöpfer haben. Was bedeutet das? Dass du erstmal mit dem, was Allah gibt oder nimmt, zufrieden bist. Dass du mit seiner Bestimmung, subhanahu wa ta'ala, dich zufrieden gibst. Dass du Geduld zeigst, dass du ihn fürchtest und dass du seine Religion akzeptierst, verinnerlichst und praktizierst. So hast du das gute Benehmen mit Allah. Deshalb immer sage ich den Leuten, wenn ich mit ihnen diskutiere, sagen, ja, es gibt auch viele Menschen, die nicht Muslime sind und die sind gut. Das stimmt, das stimmt. Die sind gut. Aber welche Art von gut? Das ist die zweite Art. Es gibt eine erste Art und zweite Art. Und beide müssen wir, Entschuldigung, beide müssen wir im Islam haben. Du musst gut zu deinem Schöpfer sein, du musst ein gutes Verhalten zu Allah haben und du musst auch gutes Verhalten zu Menschen haben. Das wird mit den Geschöpfen gutes Benehmen und gute Wesensacht. Was bedeutet das? Ein der Gelehrten sagte, Kafful Adha, Bazlun Nada, das ist von Hassan al-Basri, Rahimahullah ta'ala, Talaqatul Wajhi. Kafful Adha, was bedeutet Kafful Adha? Das bedeutet, nicht schaden. Nicht schaden. Du fügst den anderen keinen Schaden bei. Bezlun Nada, geben von dem, was du hast, Vermögen, Wissen und wir können sagen, Vermögen, Wissen und Macht. Du hilfst den anderen dabei. Talaqatul Wajhi, drittens, barakallahu fikum, Talaqatul Wajhi, das bedeutet, freulich den anderen empfangen. Freulich den anderen zu empfangen. Meine Schrift ist gut, da kann man alles lesen. Oder? Ja. Meine Schrift ist gut, oder nicht? Ja, gut. Du? Ja. Du? Richtig. Richtig. Du? Empfehlenswert. Gut. Du? Was ist das? Von Schönheit. Ja, sprachlos. Tut mir leid. Ja. Aber ich könnte, das kann man lesen ein bisschen. Sie sagen ja, was ich schreibe, dann geht das. Das ist die Sache. Ja, das bedeutet, du kannst mehr vom Hören, nicht vom Schreiben. Sie sagen ja, was ich schreibe. Was meinst du damit? Bismillah. Das ist ein Angriff, ja, auf die Hoheit. Auf majestätische Hoheit. Es gibt welche, Junge? Das ist Kibbeh. Khair. Talaqat al-Wajhi ist das. Das war, wenn man die anderen trifft, da sollte man lächeln, locker sein, relax. So. Nicht wie manche Brüder, der sieht dich und der macht so. Du bekommst Angst, wenn du ihn siehst. Denkst, der hat 5 Jinn. Ich habe von 5 gesprochen, nicht von 2. Khair. Das heißt, Barakallahu Fikum, das ist das gute Benehmen. Und übrigens, das gute Benehmen ist einer der wichtigsten Themen der Religion nach Tawhid und nach dem richtigen Weg. Der Islam, Barakallahu Fikum, hat 4 große Säulen. 4 große, sage ich jetzt, Eckpfeiler. Und zwar Tawhid oder Aqidah, sag ich mal. Dann Manhaj, au Manhaj. Dann, Barakallahu Fikum, Sharia. Das bedeutet Normenlehre. Normenlehre. Und dann, Barakallahu Fikum, Akhlaq. Und diese Akhlaq, die sind hier, das geht darum. Das Benehmen. Und glaub mir, wenn du kein gutes Benehmen hast, egal wer du bist, egal was du vom Wissen hast, egal was du von Vermögen hast, Allah, die Leute werden dich nicht mögen für deine Person. Die werden dich mögen vielleicht für dein Geld. Die werden dich mögen für Interessen, maslaha-mäßig. Aber deine Person niemals, weil das ist eigentlich das ist Verhalten zwischen den Leuten, dass sie miteinander umgehen, und das ist Al-Akhlaq in unserer Religion. Erstmal sollst du Akhlaq mit Allah haben und dann subhanahu wa ta'ala und dann mit den Menschen. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. طبعا قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم أي يا محمد لم يتخلق أحد بخلقك وإنك لعلى خلق عظيم في كل شيء مع الله ومع العباد في الشجاعة والكرم في حسن المعاملة وكان خلقه القرآن وكان يتأدب بآدابه يمتثل أوامر القرآن ويجتنب نواهيه وما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاظمين الغيظ الذين يكتمون غضبهم فإذا غضب الإنسان ملك نفسه وكظم غيظه ولم يتعدى على أحد والعافين عن الناس إن أساء الناس لهم عفوا والله يحب المحسنين من الإحسان أن تعفو عن من ظلمك ولكن انتبه إذا كان ذلك الذي ظلمك من الذين يعفى عنهم إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو أفضل وإن لم يكن من أهل العفو فالعقوبة أفضل وانتبه لهذا لقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله لذلك في تفصيل يا أخوة في تفصيل وهذا عند الناس الكثير منهم ما يعرف هذا ما يفهم هذا إنسان معروف بحسن الأخلاق معروف بالخير فإذا أخطأ معك وظلمك مرة اعفو عنه لأنه سيفهم أما إنسان مجرم جبار عتيد عنيد ظالم متكبر هذا إن عفوت عنه فأنت مخطئ لأنك ستزيده بهذا العفو ظلما للناس لكن انتبه لازم نفهم هذه المسألة فمن عفى وأصلح العفو يكون أفضل أحيانا والإصلاح أحيانا يكون بأن يذهب هذا إلى القاضي أمره إلى القاضي وهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فذاك لا بعض الناس ترى خلاص أي إنسان يفعل معه شيء يقول لك اعفو يا أخي اعفو لا لا لا لا لا, لا. في واحد منهم ما يفهم شوف إذا كان مجرم مثلا إنسان يظلم الأخ ويظلم الأخ ويظلم الأخ ويظلم الأخ ودائما اعفو عنه واعفو عنه هذا خطأ لأنه سيظلم الكل أما إذا عوقب مرة فلن يفعل ذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وعفى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عاقب ابن أبي السرح طيب النبي صلى الله عليه وسلم عاقب لماذا؟ لأنه أحيانا لابد من العقوبة حتى يرجع الإنسان لكن بعض الناس يظن لا اعفو عن الكل لا لا لا ليس الكل فانتبه لهذا يا رعاك الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وإنك لعلى خلق عظيم und du bist vom edlen Charakter oder von großartiger Wesensart والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس das ist diejenigen die ihren Zorn und Grimm sozusagen zurückhalten und die Menschen den Menschen verzeihen pass auf بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Diese zwei Ayat, die kommen erstmal, das ist ein Lob an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist im Koran, Surat Al-Qalam. Und natürlich auch im Hadith von Anas, radiallahu alayhi, er sagte, der Prophet war der beste, sallallahu alayhi wa sallam, der beste Mensch, der gutes Benehmen gehabt hat, sallallahu alayhi wa sallam. Es gibt niemanden, der so eine Wesensart hat, wie der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, von allen Seiten, wie er mit Allah gehandelt hat, wie er mit seinen Gefährten, mit seinen Frauen, mit seinen Kindern, mit allen, von allen Seiten, wie er tapfer war, wie er großzügig war. Es gibt niemanden, der wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, übrigens von Propheten auch. Der Beste überhaupt ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von allen Seiten, von allen Seiten, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Und als Aisha gefragt worden ist, wie war Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, kana khuluquhu al-Quran. Sein Charakter, sein Benehmen, sein Wesensacht war der Koran. Das ist alles, was im Koran steht, zum Beispiel verboten, hat er nicht gemacht. Alles, was im Koran steht, Pflicht hat er getan. Was, alles, was steht, was beschrieben ist, dass es gut ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Alles, was beschrieben ist, dass es verboten ist und nicht gut ist zu praktizieren, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Das wird beeilt euch zur Verzeihung und Vergebung von eurem Herrn und ein Paradies. Die Breite von diesem Paradies ist wie die Himmel und die Erde. Und das wurde für die Gottesfürchtigen vorbereitet. Wer? Diejenigen, die mit in Freude, in Leid, Entschuldigung, die spenden und die geben im Leid und in Freude. Und die ihren Grimm zurückhalten oder Zorn kontrollieren und sie verzeihen, vergeben den Leuten. Und das ist Barakallahu Fikum. So sollte der Muslim sein. Aber wer kann sowas erreichen? Die sind wenige, die so sind. Aber trotzdem, Barakallahu Fikum, da muss man aufpassen. Und was ich erklärt habe auf Arabisch ist wichtig, weil einige Leute immer falsch verstehen. Zum Beispiel, wenn eine Person, die bekannt ist, als gute Person, als gutes Benehmen, wenn diese Person Fehler macht, dann könnte man sagen, verzeihen, vergeben. Aber wenn eine Person bekannt ist für boshaften Handlungen und für schlechten Charakter und für schlechtes Benehmen, wenn er Fehler macht, dann ist es nicht richtig, dass man ihm verzeiht und vergibt. Das ist falsch. Weil einige Leute das nicht verstehen. Ich meine, manche Leute, die sagen dir manchmal, ja, warum verzeihst du nicht Person X oder warum bestrafst du Person Y? Weil der verdient das. Weil wenn du das nicht machst, dann wird er weitermachen. Das heißt, angenommen, ja, eine Person, angenommen, schlägt den Bruder und er nimmt Geld von dem anderen und er lügt über den Dritten und er beschimpft den Vierten und er macht mit allen Leuten Probleme. Dann macht er mit dir Problem und du kannst sozusagen ihn bestrafen lassen vom Richter, dann mach das. Sag mal, nein, verzeihen, vergeben ist besser. Nein, hier verzeihen, vergeben ist nicht besser. Weil wenn du ihm verzeihst und vergibst, dann wird er auch dann weiter die anderen Leute schlecht behandeln. Aber wem verzeihst du und vergibst du? Die Person. Du verzeihst und vergibst der Person, die bekannt ist, dass diese Person gut ist. Gutes Benehmen hat. Deshalb diese Sache, dass man sagt immer, naja, kein Problem, verzeihen, vergeben, Barakallahu fikum, das ist nicht so, wie man denkt. Und beispielhaft dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestimmte Leute bestraft hat. Der hat gesagt, wenn eine Person auch an Al-Kaaba sich festhält, dann sollt ihr das ihm nicht lassen. Er muss bestraft werden. Ja. Wer ist der Barmherzigste von den Menschen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer hat die Weisheit von den Menschen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person bestraft. Heißt das, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verzeiht nicht und vergibt nicht? Heißt das, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Zorn nicht zurückhält und seinen Grimm nicht zurückhält? Natürlich macht er. Aber das ist Weisheit. Weisheit ist manchmal zu bestrafen, nicht zu verzeihen. Aufpassen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.